eine neue Folge MT5. Wenn ihr immer gerne genau den passenden Dolch im Ärmel habt und euch dann spontan der Situation gemäß entscheidet, wem ihr dem ins Herz stecht, dann seid ihr hier genau richtig, denn heute geht's um die verräterischen Neutralen und wie man mit der neutralen Fraktion einsteigen kann. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist wieder Marcel und ich sage heute etwas zu dem Einstieg mit der neutralen Fraktion. Die neutrale Fraktion finde ich selber ziemlich cool, habe ich auch letztens zum ersten Mal auf einem Turnier gespielt und muss sagen, ich war da echt positiv überrascht. Leider muss ich aber auch sagen, dass das wohl die Fraktion ist, die am teuersten für den Einstieg ist, denn wir haben keine Grundbox dafür. Das heißt, wir müssen uns alle Einheiten einzeln kaufen. Wir haben ja bisher gesehen, dass jede Fraktion ein bestimmtes Motto hat. Bei den Starks war das so auf Nahkampf und Bewegung vor allem ausgelegt. Und dieses, je mehr Schaden ich bekommen habe, desto besser werde ich. Bei den Lannister war es sehr moral- und kontrolllastig. Und jetzt bei den Neutralen haben wir nicht so ein spezielles Thema, sondern unser Thema ist Anpassungsfähigkeit. Das heißt, wir haben eigentlich in jeder Situation ein bisschen was, worauf wir dann oder was wir zum Reagieren nutzen können, sind aber auch wie die Lannisters etwas auf der Moralschiene noch. Das erkennen wir auch in den Taktikkarten. Kleiner Überblick, da wir keine Grundbox haben, werde ich nicht die Grundbox vorstellen, sondern ich werde zuerst über die Taktikkarten, dann über die Commander, die Nicht-Kampfeinheiten, die Kampfeinheiten und die Attachments sprechen, alle, die es bisher gibt, aber das sind nicht so furchtbar viele, dementsprechend wird das vermutlich ungefähr so wie bei der Grundbox und dann stelle ich einfach nachher noch ein paar Beispielarmeen für 30 und 40 Punkte vor und sage da auch ein bisschen was dazu, wie man das vielleicht auch ein bisschen anders machen könnte, aber da es noch nicht so viele Einheiten gibt, muss man leider sagen, dass neutrale Armeen sich vermutlich recht ähnlich sehen. Das heißt aber nicht, dass man da nicht trotzdem einen individuellen Touch reinbringen kann. Erst einmal, um uns das Thema der Armee anzugucken, die Taktikkarten, die wir, wenn wir eine Neutralarmee spielen, wichtig, neutral heißt nicht, dass der Anführer ein neutraler Commander ist, sondern neutral heißt wirklich, wir müssen 100% neutrale Einheiten, Attachments und so weiter spielen. Wir dürfen keine Starks oder Lannisters dazu spielen. Ansonsten ist das eine Stark- bzw. Lannister-Fraktion. Und da müssen wir auch deren Taktikkarten benutzen. Das heißt, bei den neutralen Taktikkarten, die bekommen wir wirklich nur, wenn wir 100% neutral spielen. Die Taktikkarten. Ich gehe das Ganze wieder so ein bisschen im Überblick vor. Ihr wisst es ja mittlerweile beim A Song of Ice and Fire Builder oder in der War Council App könnt ihr euch die nochmal in Detail anschauen. Wir haben 4 Taktikkarten, die das Tactics Zone auf der Tactics Board brauchen, um noch einen zusätzlichen Effekt zu bekommen. Und wir haben 4 Taktikkarten, die die Wealth, also die Reichtumszone, brauchen. Das kommt jetzt auf 8. Das liegt daran, dass eine Karte sowohl bei dem Taktikzone als auch bei der Reichtumzone einen Effekt hat. Sehen wir nachher noch. Das heißt, es geht auch relativ viel um die Taktikkarten, da wir ja die Taktikzone gerne haben wollen und da ja 2 zusätzliche Taktikkarten ziehen wollen. Und das unterstreicht dann, nachdem wir gleich alle Taktikkarten uns angeguckt haben, werdet ihr das noch mehr verstehen, dieses Thema von ich habe in jeder Situation etwas, das ich anwenden kann. Und natürlich bei den Neutralen, denen geht es hauptsächlich um sich selbst und am besten lebt es sich natürlich mit ganz viel Geld aus ihrer Sicht. Deswegen auch die Reichtumszone, was uns auch vielleicht etwas dann in diese regenerative Ecke bringt. Wir fangen aber an. Wir haben als erste Taktikkarte Cunning Scheme. Wir dürfen eine Taktikkarte von unserem Ablagestapel zurücknehmen. Das ist auch ein Thema, dass wir nicht nur immer was haben, sondern uns auch das zurücknehmen können, was wir brauchen. Zweite Taktikkarte, Surprise Strategy. In einem Zug darf der Gegner keine Taktikkarten spielen. Und wenn man den Brief hat, darf man auch wieder einen zurückziehen. Das heißt, wir werden in den Deck schon 4 Karten mit denen wir eine andere Karte zurücknehmen können vom Ablagestapel. Für Einsteiger als Tipp, spielt die, wenn ihr einen eigenen Zug habt, der wichtig ist, damit der Gegner euch nicht dazwischen funken kann, denn das wird am Anfang des Zuges gespielt. Das heißt, ihr könnt noch nicht sehen, welche Einheit der Gegner in seinem Zug aktivieren würde, denn es beginnt zuerst der Zug, dann müsstet ihr die Karte spielen und dann würde der Gegner erst sagen, ich aktiviere diese Einheit. Das heißt, wenn ihr diese Karte spielt, kann der Gegner sich auch überlegen, ich wollte ja gerade das mit der tollen Taktikkarte machen und diese Einheit, aber dann aktiviere ich halt eine andere Einheit. Das kann auch sehr stark sein, dem Gegner quasi seinen großen Zug zu verwehren und dann in der eigenen Aktivierung oder im eigenen Zug danach ihm das kaputt zu machen, weil er zum Beispiel, weil man dann selber zu ihm chargt und er nicht chargen kann, ist aber schwer abzuschätzen, wann so ein großer Zug vom Gegner ist oder sein könnte. Deswegen für Anfänger lieber die spielen, wenn ihr selber wollt, dass irgendwas auf jeden Fall funktioniert von euch und der Gegner da nicht dazwischen funken kann. Als nächstes haben wir Adaptive Methods, also quasi genau das Thema der Taktikkarten, nämlich anpassende Methoden. Da kann man einfach einen Condition Token wie jeden anderen ausgeben und wenn man die Taktikzone hat, auch noch einen Condition Token von irgendeiner Einheit auf eine andere. Das heißt, man sieht wirklich, man hat hier immer genau das, was man gerade braucht und kann sich die Condition Tokens auch noch hin und her schieben. Wir haben Worth the Reward, was uns bei Paniktests hilft. Wir haben, was auch wieder das Thema unterstreicht, Wealth and Cunning, eine Taktikkarte und ich glaube zumindest, das ist bisher einzigartig, die man sowohl beim Angriff als auch beim Verteidigen spielen kann. Beim Angriff kriegt man halt ein paar Hits dazu und beim Verteidigen kriegt man ein paar Hits automatisch geblockt. Auch hier wieder das Thema, ich habe zwei Situationen, in denen ich sie einsetzen kann. Wir haben Bribery. Wenn wir die Wealth-Zone vom Tactics Board claimen und jetzt haben wir auch wieder zwei Effekte, die wir uns aussuchen können. Entweder können wir eine gegnerische Einheit schwächen und deren Fähigkeiten blockieren bis zum Ende der Runde oder wir können ein NCU für die Runde komplett rausnehmen vom Gegner. Auch hier wieder sehr stark und wieder die Möglichkeit, wir können entweder eine Kampfeinheit oder eine Nicht-Kampfeinheit damit beeinflussen, das heißt sehr anpassungsfähig. Und dann haben wir am Ende noch Spoils of War. Ich glaube, das ist so eine der Karten, mit denen man am meisten Einheiten heilen kann wieder, zwischen 3 und 8, wenn man eine gegnerische Einheit zerstört hat. Das heißt, die laufen dann quasi über. Okay, ja, zusammenfassend kann man das Ganze eigentlich recht schlecht, da wirklich für alles, was dabei ist. Wir haben so ein bisschen dieses Taktikkarten vom Gegner blockieren, eigene Taktikkarten wiederholen, Moraltest verbessern, Angriff oder Verteidigung verbessern, vom Gegner Einheiten quasi aus dem Spiel nehmen für die Runde und heilen. Also von allem wirklich etwas dabei. Wichtig ist dann zu wissen, wann genau wir diese Karten brauchen und welche auch wir zurücknehmen wollen. Soweit zu den Taktikkarten, die wie gesagt das Thema schon recht schön gezeigt haben. Wir haben jetzt zwei Commander. Ja, das sollte ich vielleicht noch sagen. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist die Heldenbox 1. In der neutralen Heldenbox 1 ist nämlich das Tactics-Deck drin, das wir gerade besprochen haben. Das heißt, wenn ihr eine neutrale Armee spielen wollt, dann braucht ihr auf jeden Fall diese Box. Und auch nur da sind die beiden Commander drin, nämlich Roose Bolton und Ramsay Bolton. Und die spielen sich recht unterschiedlich. Wir fangen mal mit Roose Bolton an. Das ist ein NCU-Commander. Ist für den Anfang dann eigentlich auch ganz nett, da der das Listen erstellen so ein bisschen vereinfacht, da man schon einen NCU hat und dann die Punkte ein bisschen woanders rein investieren kann. Der ist sehr auf Kontrolle ausgelegt. Die drei Taktikkarten von ihm sind auf Panik-Token ausgelegt und er hat als Fähigkeit, dass wenn man ihn aufs Tactic-Board stellt, er statt dem Effekt, den die Zone normalerweise hätte, er bis zu 2 Panik-Token verteilen kann, was dann mit seinen Taktikkarten recht gut harmoniert. Und gerade am Anfang des Spiels kann man halt, wenn es sowieso noch nicht ganz so wichtig ist, schon mal ein paar Panik-Token austeilen. Gut, bei dem ist auch, wenn man jetzt nicht unbedingt diese Panik-Token 2 braucht, die Taktikzone zu nehmen, wenn sie frei ist, und dann einen Panik-Token zu verteilen und zwei Taktikkarten zu ziehen. Nun aber zu seinen Taktikkarten. Wir haben eine Taktikkarte, wo wir einen Panik-Token ausgeben können, damit eine gegnerische Einheit und ihre Attachments alle Fähigkeiten bis zum Ende der Runde verlieren. Sehr stark, um starke Einheiten des Gegners zu kontrollieren. Wir haben eine Taktikkarte, wo wir einen Panik-Token von einer Einheit ausgeben können und eine Karte, Taktikkarte des Gegners ablegen können. Und wir haben eine Karte, wo der Gegner einen Moraltest machen muss. Und falls er den verpatzt, wir müssen auch einen Panik-Token dafür ausgeben, dann muss die Einheit einen Rückzug machen. Wenn die Einheit einen relativ schlechten Moralwert hat, ist auch diese Karte sehr stark. Ansonsten ist sie eher so, okay. Aber auf jeden Fall was, wenn es funktioniert, dann ist es super. Das heißt, Roos ist sehr auf Kontrolle und auf die Panik-Token. Denn wenn man gerade nicht seine Taktikkarten benutzen möchte, kann man natürlich die Panik-Token auch ausgeben, um die Moraltests neu würfeln zu lassen. Und das ist sein Spielstil. Ganz anders ist Ramsay. Der ist nämlich viel mehr auf Nahkampf ausgelegt, ist kein NCU, sondern ein Attachment Commander. Hat als Fähigkeit, dass wenn der Gegner, mit dem er, oder wenn ein Gegner, mit dem er im Kampf ist, einen Paniktest verpatzt, ein anderer Gegner in Long Range einen Paniktest machen muss. Das heißt, den kann man auch gut in Paniklisten integrieren. Außerdem bringt er noch Theon Greyjoy mit. Der kann einfach Panik-Token verteilen, solange bis er stirbt. Also das ist eine super lustige Karte. Man kann halt immer, wenn die Einheit aktiviert, eine Einheit vom Gegner in Long Range panicked machen, muss dann einen Würfel würfeln und auf die 5 plus. Also die Idee dahinter ist, dass Ramsay den Theon irgendwie ein bisschen Finger abschneidet oder was auch immer schlägt und dadurch der Gegner panicked wird. Aber auf die 5 plus hat man es etwas übertrieben und Theon ist tot. Ich würde mich mit dem nicht zurückhalten, wenn einer in Reichweite ist, dann macht das ruhig, denn ja, wenn er stirbt, stirbt er halt, dann hat man aber den Panik-Token gelegt und wenn nicht, dann kann man es halt in der nächsten Runde wieder machen, aber wenn ihr nicht jetzt gerade einen super Zug plant, bei dem ihr das auf jeden Fall haben müsst, dann würde ich den jede mögliche Runde benutzen. So viel zu den Attachment-Regeln, jetzt die Taktikkarten. Wir haben eine Taktikkarte, die verstärkt einfach unseren Angriff gegen Gegner mit einem Panik-Token. Wir haben eine Taktikkarte, die kann am Anfang der Runde eine freie Attacke erlauben. Aber wenn wir damit keine Einheit auslöschen, dann müssen wir einen Paniktest mit -3 machen. Auch sehr stark, denn es gibt einfach eine freie Attacke und das sogar bevor der Gegner irgendwas machen kann. Besonders stark ist das natürlich, wenn man gerade in der Runde den ersten Zug hat und dann direkt nochmal hinterherhauen kann. Und mit dem -3 muss man dann halt so ein bisschen überlegen, wie sehr sich das lohnt, die Attacke zu machen. Oft lohnt es sich, selbst wenn man dann den Paniktest mit -3 macht, gerade wenn man das mit einer günstigen Einheit macht, die stark zuhaut. Und oft kann es natürlich auch einfach sein, dass man damit eine Einheit auslöschen würde. Das lohnt sich dann natürlich auf jeden Fall, besonders wenn der Gegner in der Runde seinen ersten Zug hätte und da irgendwie eine Einheit Berserker steht oder so mit noch ein paar, die selbst richtig hart drauf zu hauen würden. Wichtig dabei zu bedenken ist auch, wenn ihr den Gegner auslöscht, könnt ihr danach ein freies Manöver machen. Das heißt, wenn ihr den ersten Zug habt, könnt ihr euch für den auch noch besser in Stellung bringen, wenn ihr den Gegner ausgelöscht habt. Und dann haben wir noch eine Karte, die den Gegner wieder vor eine schlechte Wahl stellt. Wie gesagt, das ist immer so etwas Schönes. Und auch wieder so ein bisschen dieses Thema von den Neutralen, dass man halt Anpassungsmöglichkeiten hat. Entweder werden zwei Einheiten des Gegners panicked oder eine Einheit bekommt D3 plus 2, also zwischen 3 und 5 automatische Hits. Und man darf die Einheit dann selber wählen, nachdem der Gegner gesagt hat, was er machen möchte. Das heißt, 3 bis 5 Hits klingen jetzt erstmal nicht so viel, wenn man das auf eine Einheit mit einem 3 plus Verteidigungswert machen würde. Allerdings auf eine Einheit mit 5 oder 6 Verteidigungswert, ist das Ganze schon deutlich fieser. Und die Karte lohnt sich dann vor allem, wenn der Gegner so eine Einheit in der Armee hat. Und es ist ja meistens so, dass der Gegner nicht nur welche mit guter Verteidigung hat. Man kann auch versuchen, damit Wölfe auszuschalten. Denn ja, wenn man da die 4 Hits hinlegt, dann kann es schon mal sein, dass der Gegner recht schlecht würfelt und dann die 2 Wunden weg sind. Das heißt, da ist auf jeden Fall was, wo der Gegner sich sehr gut überlegen muss, denn die beiden Panik-Token, die schalten einerseits dann wieder die andere Karte vom Ramsey frei und andererseits können die natürlich bei dem Paniktest dann auch viel mehr Schaden verursachen als diese 4 Hits im Durchschnitt. Das war Ramsey mit seinen Taktikkarten. Wie gesagt, wir haben einmal Roos, der auf Kontrolle ausgelegt ist, und Ramsey, der auf Nahkampf ausgelegt ist. Das ist ganz schön. An der Commander-Box, da wir beide Spielweisen unterstützen können. Jetzt kommen wir zu den Nicht-Kampfeinheiten. Die sind auch wieder in der Heldenbox 1 drin. Und es gibt Lord Varys und Petyr Baelish. Petyr Baelish hat die kosten beide 4 Punkte. Baelish hat die Fähigkeit Master of the Game. Wenn er eine Zone auf dem Taktikboard nimmt, kann er deren Effekt ersetzen durch jede andere freie Zone. Das heißt, ich könnte ihn zum Beispiel, weil ich ja gerne die Tactics- oder die Wealth-Zone haben möchte, auf Tactics- oder Wealth-Zone stellen. Es ist aber noch die Attack-Zone frei und dann kann ich den Effekt ersetzen von der Wealth- bzw. Tactic-Zone durch die freie Attacke. Oder ich mache noch ein zusätzliches Manöver. Da kann man sehr viel machen. Und da gibt es dann 2 Anwendungsmöglichkeiten für, nämlich, oder eigentlich so ein bisschen 3. Einerseits kann ich mir damit, wie gerade gesagt, die ich für meine Taktikkarten brauche, sichern und andere Effekte nutzen. Ich kann aber auch dem Gegner seine blockieren, zum Beispiel wenn ich gegen Lannister spiele. Wir werden gleich sehen, dass die Moralwerte eher so gegen okay sind bei den Boltons. Deswegen könnte ich zum Beispiel die Krone nehmen, aber Taktikkarten ziehen stattdessen von der Taktikzone. Oder die dritte Möglichkeit ist, ich versuche den Effekt eines Feldes doppelt zu benutzen, indem ich mich halt nicht auf das Feld, das ich eigentlich gerade haben möchte, stelle, sondern woanders hin den Effekt nutze. Dann darf der Gegner sich natürlich nicht als nächstes da drauf stellen, denn dann kann ich es nicht doppelt nutzen. Aber ich kann dann eine zweite NCU, die ich habe, wenn der Gegner sich nicht darauf stellt, darauf stellen und das Ganze doppelt nutzen. Das habe ich zum Beispiel in dem letzten Turnier, wo ich neutral gespielt habe, ganz gut einsetzen können in der ersten Runde direkt. Mein Gegner hatte sich so positioniert, dass ich auf jeden Fall nicht an ihn rankomme, aber dann konnte ich durch Petyr und Varys 2-mal das Manöverfeld nutzen mit einer Flayed Man-Einheit, also Kavallerie, und dann hatte ich deren 5 Zoll plus nochmal 5 Zoll, weil ich 2-mal das Feld nutzen konnte, plus das freie Manöver 5 Zoll für Kavallerie und dann noch ihren eigenen Charge und konnte dann einen Charge machen, mit dem mein Gegner nicht gerechnet hatte. Aber auch eine Lehre aus dem letzten Turnier, wenn ihr wirklich ein Feld braucht gerade, vor allem für eure Taktikkarten, dann, oder weil ihr den Effekt braucht, dann versucht nicht zu schlau zu sein. Vor allem nicht, wenn ihr gegen Lannister spielt, denn die haben diese schöne Karte, die den Effekt von einem NCU blockieren kann. Das heißt, bei Petyr kann er dann den Effekt der Zone, die er genommen hat, nicht ersetzen und muss den benutzen. Das heißt, wenn ihr wirklich den Effekt einer Zone braucht, dann setzt, wenn ihr gegen Lannister spielt, Petyr auch einfach dahin und versucht nicht noch irgendwie euch die für Taktikzonen wichtigen Felder zu sichern oder so, sondern spielt da lieber auf Nummer sicher. Das heißt, wir haben hier einen NCU, der sehr auf diese Taktikboard-Manipulation quasi aktiv selber setzt, und Lord Varys, die zweite NCU, ist quasi das Gegenteil, nämlich man zerstört die Taktikboard-Manipulation vom Gegner, denn der kann 4-mal im Spiel auf die 3 plus von einem gegnerischen NCU entweder die Fähigkeit, das heißt alles, was auf der Karte ist, oder den Effekt der Zone, den die NCU nehmen wollte, blockieren. Ganz wichtig dabei, die Karte wurde erratiert, das heißt, man hat die leicht verändert. Früher, das wird dann vermutlich bei euren Karten noch draufstehen, durfte man, wenn man den Wurf verpatzt hat, nochmal einen Order-Token, man hat halt 4 von diesen Order-Token auf ihm liegen, ausgeben, um den neu zu würfeln. Das geht jetzt nicht mehr. Das heißt, man hat pro NCU, das sich auf Tactics Board stellt, nur einen Versuch. Das klingt erstmal nach einer ziemlichen Abschwächung. Ist es auch insofern, dass man jetzt halt nicht mehr die eine große Sache, die der Gegner machen wollte, auf jeden Fall blockieren kann. Aber wenn sich euer Gegner auf eine große Sache verlässt, von der er weiß, dass ihr sie auf jeden Fall verhindern könnt, dann war das sowieso nicht so toll gespielt vom Gegner. Das heißt, in etwas höherwertigen Spielen wäre das vermutlich sowieso nicht passiert. Und es ist aber eigentlich auch eine Stärkung, gerade für Anfänger, denn man hat nur 4 Order-Token, das heißt, man muss sich, gerade wenn der Gegner 2 oder 3 NCUs hat, gut überlegen, wann man die einsetzt. Und durch die Erratierung verhindert es jetzt, dass wenn man sich einmal falsch entschieden hat, den einzusetzen, dass man dann nicht noch mehr Order-Tokens ausgeben kann für die gleiche falsche Entscheidung. Das heißt, eigentlich ist das gerade für Anfänger, so wie es jetzt ist, besser als vorher. Ist auch auf jeden Fall sehr stark und zusammen mit PTA hat man halt dann quasi so ein gutes Team, wo man einerseits durch PTA aktiv die Taktik die Zonen besetzen kann und durch Varys quasi passiv den Gegner noch schwächen kann bei seinem Taktik-Board-Sachen. Genau, das sind auch die 2 NCUs, die wir haben. Was anderes haben wir nicht, es sei denn, wir spielen halt Roose als Commander. Das heißt, wenn wir gerne mit 3 NCUs spielen, dann müssen wir die beiden nehmen und auch Roose als Commander. Was dann vermutlich auch recht gut passt, denn wenn wir 3 NCUs spielen wollen, dann stehen wir vermutlich eher auf so einen Kontrollspielstil und da passt Roose auch besser zu als Random Say. Dann gucken wir uns jetzt auch endlich, nachdem wir so dieses große Thema und drumherum betrachtet haben, die Kampfeinheiten an. Es gibt momentan 3 Kampfeinheiten zu kaufen. Das sind einmal die Bolton Cutthroats oder Halsabschneider, die Bastards Girls, vermutlich Bastards Girls im Deutschen, und die Flayed Men. Die Bolton Cutthroats sind leichte Infanterie, sehr schwach in der Verteidigung, hauen dafür aber richtig zu. Außerdem, das habe ich auch schon in den Lannister und Stark Leiterfäden gesagt, haben sie zu ihrer sowieso schon starken Attacke noch Wishes, das heißt, der Gegner bekommt -2 auf seine Paniktests nach der Attacke und wenn sie eine Einheit angreifen, die noch nicht aktiviert wurde, wird diese Einheit auch noch verwundbar. Und das ist wieder eine Möglichkeit, den Gegner vor schlechte Wahlen zu stellen, denn die kosten nur 5 Punkte und entweder aktiviert der Gegner dann die Einheit, um die sich eure 5-Punkte-Einheit kümmert und ihr könnt damit euren teureren Einheiten etwas machen oder die 5-Punkte-Einheit wird auf einmal ziemlich stark. Diesen Effekt kann man natürlich einerseits dadurch erreichen, wenn man nur eine oder 2 Einheiten Bolton Cutthroats hat, dann wird der Gegner wirklich vor die Wahl gestellt oder ihr sagt, ich nehme wirklich 3 Einheiten Bolton Cutthroats mit und egal, welche Einheit mein Gegner dann aktiviert, auf einer anderen Stelle des Feldes habe ich eine Einheit Cutthroats, die dann gegen was Unaktiviertes kämpfen kann und so sichert ihr euch irgendwo den Bonus auf jeden Fall, aber dann natürlich, je mehr Einheiten ihr damit habt, desto mehr hat auch der Gegner zwischendurch, um sie zu aktivieren und ihr habt auf jeden Fall dann irgendwo den Bonus, aber vermutlich nicht bei allen Einheiten. Die Bastard Girls kosten 7 Punkte, haben den schlechtesten Verteidigungswert, nämlich 6. Manche sagen auch den besten Verteidigungswert, denn den kann man nicht mehr runtermodifizieren, da eine 6 immer ein erfolgreicher geblockter Hit ist, auch wenn der Gegner euch -1 geben würde und ihr eigentlich eine 7 bräuchtet, aber eine 6 ist immer erfolgreich. Insofern müsst ihr euch bei denen auch nicht ganz so viel Sorgen machen, wenn die in der Flanke oder im Rücken angegriffen werden, da das eure Moralwert nicht mehr senken kann. Die Bastards Girls sind eine sehr interessante Einheit. Wie gesagt, die kosten 7 Punkte, haben einen miserablen Verteidigungswert, dafür ist der Moralwert ganz gut. Wir haben eine durchschnittliche Bewegung von 5 und was interessant ist, wir haben 2 Attacken. Wir haben sowohl Bögen als auch eine Nahkampfattacke. Die Bögen werfen nicht so viele Würfel, aber können den Gegner verwundbar machen. Normalerweise würde sich das überhaupt nicht lohnen, gerade weil die Einheit 7 Punkte kostet, da wir nur 4 Würfel würfeln. Und 7 Punkte Einheit für einen Angriff mit 4 Würfeln, das lohnt sich einfach nicht. Aber man hat noch einen Befehl, dass man einmal pro Runde dann, nachdem man den Gegner mit den Bögen beschossen hat, auch einen Charge ansagen kann und dann halt seine zweite Attacke benutzen kann, die Nahkampfattacke. Die ist auch eher durchschnittlich von der Würfelanzahl, das ist auf 6-6-3. Aber ganz nett ist, dass man halt erst auf der letzten Reihe die Würfel verliert und auf eine 3-plus trifft. Und wenn man das mit den Bögen quasi zusammenzählt, hat man ein Attackprofil von 10-10-7 und das ist dann schon wieder sehr gut. Zusätzlich muss man immer daran denken, dass man vor einer Fernkampfattacke ja 2 Zoll shiften kann nochmal. Das heißt, es werden auch längere Charges da möglich und man kann sich vielleicht noch in die Flanke vom Gegner schieben und dann dadurch die geringe Würfelzahl ein bisschen ausgleichen, da der Gegner halt die Mali bekommt. Zusätzlich muss man noch dran denken, solange man mit den Bögen eine einzige Wunde macht, besteht der Gegner seinen Paniktest nicht automatisch. Das heißt, man kann dann auch wieder 2 Paniktests mit dieser Einheit in einer Runde triggern. Nichtsdestotrotz sind die halt sehr fragil. Das heißt, die sind für den Anfang nicht ganz so geeignet. Aber ich würde euch trotzdem empfehlen, gerade da es momentan so wenig Einheiten gibt, die einfach mal auszuprobieren, dann ein bisschen dran zu bleiben, mit denen verschiedene Sachen auszuprobieren. Und insgesamt lohnen die sich meiner Meinung nach, auch so von meinem momentan noch begrenzten Erfahrungen, für 7 Punkte, das ist schon okay. Noch ein ganz wichtiger Punkt, durch diese Order kann man mit denen auch einen Charge vom Tactics Board triggern und das ist immer sehr, sehr stark. Gerade wenn man in der Situation ist, dass noch keine Einheiten im Nahkampf sind, dann ist ja immer so das Problem, wenn ich jetzt mit meiner Einheit eine andere charge, dann kann der Gegner sich das Attack-Feld auf dem Tactics Board sichern und hat dadurch einen Angriff mehr diese Runde. Das heißt, den Vorteil, den ich durch Chargen hatte, der wird dadurch relativ sicher wieder aufgehoben. Hier kann man mit dem Attack-Feld erst eine Fernkampfattacke von denen triggern und dann mit der Order den Charge machen. Das heißt, man hat sowohl den Charge als auch das Attack-Feld blockiert und der Gegner kann nur einmal zurückhauen mit der Einheit, die gecharged haben. Und direkt danach können wir, da das ja noch nicht ihre Aktivierung war, nochmal angreifen. Und das ist gerade, wenn man die mit guter Positionierung oder halt auch dem 2-Zoll-Shiften dann in die Flanke bekommen hat, sehr stark. Und wenn man dann noch etwas Glück hatte und der Gegner noch verwundbar geworden ist durch die Bögen, dann können die richtig, richtig Schaden anrichten. Direkt hier schon mal als kleine Ergänzung. Ich gehe zwar auf die Attachments erst später richtig ein, aber Bronn, der leider nicht in der hellen Box 1 ist, sondern nur im Kickstarter war, das heißt, den müsstet ihr euch dann irgendwie im Internet holen oder auch, wenn euer Gegner nichts dagegen hat, proxen, ist eine gute Einheit für diese, eine gute Ergänzung für diese Einheit, denn der kann ihr sowohl für den Fernkampf als auch für den Nahkampf 2 Würfel dazugeben, solange man die Reichtumszone des Tactics Board hat. Und zusätzlich noch plus 1 auf Bewegung, was dann den Charge nochmal härter macht, denn man hat 5 Zoll sowieso Bewegung, kommt dann auf 6 Zoll, darf nochmal diese 2 Zoll shiften. Das heißt, es ist relativ einfach, damit einen Charge hinzubekommen, ohne vorher vom Charge, Gegner gecharged worden zu sein. Und dann hat man 6 Würfel im Fernkampf auf die 3+ und dann nochmal 8 Würfel im Nahkampf auf die 3+. Und man kann das Ganze, wenn man Petia spielt, sogar automatisch triggern, indem man die Reichtumszone auf dem Tactics-Board nimmt, aber den Effekt von der Kampfzone. Dann hat man zwar den Nachteil, dass man nicht mehr dieses ich blockiere dem Gegner die Kampfzone, wenn man aber mit diesen dann 14 Würfeln auf die 3 und 2 Paniktests und gegebenenfalls in der Flanke und verwundbar eine Einheit auslöscht, dann kann das natürlich auch gut sein, dass der Gegner dann, gerade wenn man in dieser Situation mal am Anfang ist, die Attackenzone trotzdem noch nicht benutzen kann. Das heißt, das ist eine Kombination, die ihr euch auf jeden Fall angucken und mal ausprobieren könnt, aber halt mit 9 Punkten dann auch relativ teuer und man muss schon irgendwie sich gut positioniert haben, denn wenn man selber angegriffen wird vom Gegner, dann ist der ganze Zauber sowieso vorbei. Neben dieser dann etwas mehr taktisch zu spielenden Einheit haben wir die Flayed Men, das ist die schwere Kavallerie, kostet 10 Punkte, ist damit die stärkste, die teuerste Einheit und das spiegelt sich auch in den Werten wider, denn wir haben einen 2er Verteidigungswurf, das ist schon heftig, aber wie gesagt, die Einheit kostet auch 10 Punkte, aber dadurch ist sie auch nicht ganz so fragil wie die anderen Einheiten. Und dadurch für Einsteiger auf jeden Fall gut geeignet. Wir haben auch eine gute Attacke, die Critical Blow, also 6 Zellen doppelt. Und Wishes, also der Gegner bekommt -2 auf seine Verteidigung, seine Panikwürfe hat. Wir haben sowieso gute Werte für die Attacke und wir haben noch eine Fähigkeit, dass wenn ein Gegner einen Paniktest verpatzt, ein anderer Gegner in Long Range einen Panik-Token bekommt. Das heißt, auch in Paniklisten sind die sehr, sehr gut aufgehoben. Die einzige Schwachstelle, die die haben, ist der Moralwert von 6+. Das ist zwar eigentlich durchschnittlich bis etwas überdurchschnittlich, aber gerade für Listen, die auf Panik setzen, ist das auf jeden Fall ein Angriffspunkt. Wenn man da an die Lannister denkt, die gerne mal -4 oder so auf die Paniktests machen. Und dann ist es natürlich doppelt ärgerlich, wenn direkt eine Wunde durchkommt oder mehrere Wunden durchkommen, für die der Gegner sonst einen 2+ Verteidigungswurf hätte durchdringen müssen. Man muss sich aber auch vor allem jetzt, wo die Pyromancers und die Great Axes raus sind, in Acht nehmen, vor allem was den Verteidigungswurf ignoriert bzw. keine Verteidigungswürfe zulässt. Da bringt der Verteidigungswurf von 2+ natürlich nichts. Andererseits haben die auch so einen starken Angriff, dass man mit denen auch durch relativ viel durchhauen kann. Man muss nur dann wirklich aufpassen, dass das auch funktioniert. Oder sich halt von den Einheiten etwas entfernt aufhalten, denn wir sind Kavallerie, wir sind schnell und wenn wir einen Kampf nicht eingehen wollen, dann müssen wir das nicht. Das heißt, lauf nicht mit denen geradeaus rein, wenn ihr keinen Plan habt, um die Einheit tatsächlich auszulöschen, sondern spielt das Ganze schlau und vermeidet im Zweifel die Einheiten. So, das waren die 3 Einheiten, die es jetzt schon gibt zu kaufen. Wir haben eine günstige Einheit, die hart draufhaut, aber nichts aushält. Wir haben eine teurere Einheit, die strategisch gut einsetzbar ist, aber nichts aushält. Und wir haben eine super teure Einheit, die hart draufhaut und sehr viel aushält, also quasi ein Tank, der auch noch guten Schadensoutput hat und damit für Einsteiger besonders gut geeignet ist, aber halt auch entsprechend Punkte kostet. Die perfekte Ergänzung dazu wird irgendwann dann noch rauskommen als nächstes. Das sind die Bolton Blackguards. Das ist eine relativ günstige Infanterieeinheit, die sehr defensiv ist. Das heißt, da könnt ihr dann auch Ramsay als Commander sehr gut reinpacken, für den es momentan noch nicht so eine richtig gute Auswahl gibt. Wenn ihr über die noch etwas mehr hören wollt, dann hört meinen News-Podcast über die Blackguard, da bespreche ich die im Detail. Jetzt haben wir noch nicht über die Attachments gesprochen. Wir haben in der Heldenbox nur Roose, Ramsay, Methion, P-Tier und Varys drin. Das heißt, da sind keine zusätzlichen Attachments. Man kann aber sowohl Ramsay als auch Roose als Attachment spielen, wenn man sie nicht als Commander spielt. Und Ramsay hat die Fähigkeit, dass jedes Mal, wenn ein Gegner im Kampf mit ihm einen Paniktest verpatzt, bekommt er direkt 2 Wunden noch dazu. Das ist recht heftig, dafür kostet er aber auch 3 Punkte. Und Roose kostet genauso 3 Punkte, hat quasi die umgekehrte Fähigkeit. Jedes Mal, wenn ein Gegner einen Paniktest verpatzt im Nahkampf mit ihm, darf er 2 Wunden wiederherstellen. Kostet auch 3 Punkte. Ist momentan, da man als Infanterieeinheit nur so günstige Einheiten hat und solche, die sowieso sehr schnell Leben verlieren, da lohnt sich meiner Meinung nach Heilen weniger in Einheiten, die weniger schnell welche verlieren, denn die 2 Wunden bei denen, die weniger schnell welche verlieren, zählen dann viel mehr. Und der kostet auch 3 Punkte und den sehe ich in einer pur neutralen Armee momentan nicht so. Zusätzlich hat Roose noch die Fähigkeit, dass Einheiten, die er chargen mit seiner Einheit, einen Panik-Token bekommen, was natürlich wiederum ganz nett ist, aber für 3 Punkte. Denn die beiden, das ist vermutlich auch der Grund, wieso sie so viel kosten, haben beide noch die Affiliation House Bolton. Das heißt, sie machen die Einheit zu House Bolton-Einheiten, was nicht ganz so viel bringt, wenn das alles schon House Bolton-Einheiten sind. Bei Ramsay ist dann natürlich auch wieder noch Theon als zusätzliches Attachment und quasi als zusätzliche Fähigkeit, Panik-Token zu verteilen, dabei. Die anderen Attachments, die momentan zur Verfügung stehen, ist einmal der Dreadfort Captain. Dreadfort, das ist ja das Schloss von den oder die Burg von den Boltons. Der hat die gleiche Fähigkeit wie die Flayed Men, nämlich dass, wenn ein Gegner einen Paniktest verpatzt, man einen Panik-Token verteilen kann. Gerade wenn man Roose als Commander spielt, kann das ganz nett sein, den mitzunehmen, wenn man den einen Punkt, den er kostet, noch frei hat. Lohnt sich vor allem in den Cutthroats, da die ja auch Wishes haben, aber ist auch in den Bastard Skirts okay, wobei ich die eher, wie gesagt, mit Bronze spielen würde oder versuchen, möglichst günstig zu halten. Zusätzlich haben wir neben Bronn, den wir ja eben schon angesprochen haben, noch Brienne. Die gibt einerseits +2 auf alle Moraltests, in der sie drin ist, kostet 2 Punkte, ist damit schon mal ganz gut für eine Einheit, denn die Boltons Cutthroats, die haben, da könnte man sie reinstellen, ja nicht so einen guten Moralwert, der hierdurch dann gepusht wird, und man darf vor der Aufstellung eine Einheit wählen, gegen die man dann +1 auf die Trefferwürfel und +2 Würfel bekommt. Was natürlich zusammen mit dem sowieso schon starken Attackenprofil von den Cutthroats sehr fies sein kann. Ja, ich habe sie selber noch nicht so viel gespielt, deswegen weiß ich nicht so genau, wie gut man dann tatsächlich darauf spielen kann, gegen diese eine Einheit zu kämpfen. Wenn ihr dazu schon Erfahrungen habt, dann schreibt mir das gerne. Ja, ich kann die noch nicht so ganz einschätzen. Aber für 2 Punkte ist das auf jeden Fall nicht viel zu teuer, würde ich sagen. Das war jetzt alles, was uns in einer puren House Bolton Armee oder einer puren neutralen Armee zur Verfügung steht. Ich habe jetzt mal ein paar Beispielarmeen gemacht. Erst einmal auf 30 Punkte. Ich habe versucht, dass man möglichst wenig Boxen kaufen muss. Und bin darauf gekommen, wir nehmen alle 3 NCUs. Das heißt, wir haben den NCU Commander Roose, wir haben Varys und wir haben Petyr. Und dann haben wir von jeder Einheitentyp eine. Das heißt, wir haben einmal die Flayed Men, einmal die Bastard Skirts, einmal die Bolton Cutthroats, also die Halsabschneider. Kommen damit genau auf 30 Punkte und brauchen 4 Einheitenboxen. Beziehungsweise 3 Einheitenboxen und die Heldenbox. Wir haben 6 Aktivierungen, allerdings nur 3 Kampfeinheiten, von denen 2 recht fragil ist. Das heißt, die Armee ist schon nicht ganz so einfach zu spielen. Aber dadurch, dass wir diese teure Einheit Flayed Men haben, ist es auf jeden Fall okay, dass wir die 3 NCUs haben. Denn wir haben immer was, womit wir gut spielen können. Also etwas, wo sich wirklich dann das Wundenheilen lohnt. Wo sich das Taktikkarten ziehen lohnt, da die Taktikkarten für die natürlich besonders stark sind. das Manöverfeld können wir gut für die Bastard Girls verwenden, um in eine Flanke zu kommen. Kampffeld eigentlich auf allen gut, entweder um mit den Bastard Girls den Charge zu triggern oder eben mit den Flayed Men nochmal eine Attacke zu machen, die ja einen sehr starken Angriff haben. Und da wir sowohl mit den Flayed Men als auch mit den Cutthroats Wishes haben, mit den Flayed Men noch Panik-Token verteilen können, kann auch das Kronenfeld ganz gut sein. Das heißt, wir haben auf jeden Fall für die drei NCUs genug Potenzial. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das die super High-End-Liste ist, aber auf jeden Fall eine Liste, wo ihr alles mal kennenlernt und mit der ihr auch viel herumspielen könnt. Was ja auch das Thema der Armee ist. Wenn man dann auf, was man hier als Veränderung machen könnte, wenn man einem die Bastard Girls nicht gefallen, kann man natürlich stattdessen auch eine zweite Einheit Cutthroats spielen und in beide Cutthroat-Einheiten einen Dreadfort-Captain reinsetzen. Dann hat man wieder die 30 Punkte und ist sehr auf Panik ausgelegt. Oder man sagt, man lässt eine der beiden NCUs weg und die Bastard Girls und spielt stattdessen noch eine Einheit Flayed Men. Dann hat man zwar nur noch 5 Aktivierungen, kann auch wieder in die Cutthroats einen Dreadfort-Captain reinsetzen, hat halt auch wieder eine sehr auf Panik ausgelegte Armee, die aber durch die 2 Einheiten Flayed Men etwas stabiler ist. Oder man sagt, hey, ich finde die Flayed Men so geil, ich spiele einfach 3 Einheiten Flayed Men mit Ruth als Commander, hat dann zwar nur 4 Aktivierungen, aber das wird dadurch ausgeglichen, dass die Flayed Men wirklich viel einstecken können. Und ich würde definitiv sagen, dass das keine schlechte Liste ist. Vor allem, weil der Gegner, gerade wenn man das auf dem Turnier spielt, vielleicht nicht so sehr damit rechnet, dass der Gegner 3 Einheiten mit einem 2+-Verteidigungswurf hat. Und man dadurch vielleicht so ein bisschen das Ganze kontern kann. Gerade wenn der Gegner irgendwie selber eine Einheit Knights of Castle Rock hat mit dem Mountain oder so, was sehr hart zuschlägt und sich darauf verlässt, dass man relativ sicher eine Einheit auslöschen kann, um dann die Fähigkeit vom Mountain zu benutzen, um direkt eine zweite Einheit anzugreifen, ist es natürlich besonders fies, wenn alle Einheiten einen 2+-Verteidigungswurf haben und nicht so richtig sterben wollen. Und man dann mit Petir und Varys noch genug, die hat man dann natürlich nicht dabei, bei 40 Punkten könnte man das aufstellen, dass man mehrere Flayed Men Item plus die hat und dann noch die entsprechenden Heilungsfähigkeiten und so, um die auch am Leben zu halten. Jetzt gucken wir uns die 40 Punkte Armeen an. Ich habe eine für Roose und eine für Ramsay, die sich relativ ähnlich sind, da wir nicht so viele unterschiedliche Möglichkeiten haben. In der Liste mit Roose haben wir wieder die 3 NCUs, also Roose, Petir und Baelish. Wir haben 2 Einheiten Flayed Men, wir haben eine Einheit Bolton Cutthroats und wir haben eine Einheit Bastard Girls. Das heißt, wir haben wieder von allem etwas dabei. Das ist genau die gleiche Liste wie eben, nur wir haben einfach noch eine Einheit Flayed Men reingeworfen. Was, wie gesagt, sehr gut sein kann, da man damit wirklich viel anfangen kann und so ein bisschen aufhebt, dass man nur 4 Kampfeinheiten hat, da 2 dadurch recht schwierig auszulöschen sind. Wenn ihr lieber sagt, ich habe mehr Einheiten, könnt ihr natürlich auch eine der Flayed Men Einheiten durch 2 Cutthroat Einheiten ersetzen. Ihr könnt wieder die Bastard Girls durch eine Cutthroat Einheit ersetzen und auf die Dreadfort Captains setzen. Es gibt halt so einige kleine Stellschrauben mit Austauschen, in dem wodurch ihr das Ganze eurem Spielstil anpassen könnt. Der Vorteil, den die Armee noch hat, ist, dass wir weder ein Commander-Attachment haben, noch irgendein anderes Attachment. Das heißt, die eignet sich vor allem für Clash of Kings, wo man ja 2 Punkte bekommt, wenn man das den Commander vom Gegner ausschaltet oder das Attachment, das als Proxy für den Commander gilt, die kann der Gegner bei dieser Liste einfach nicht bekommen, da man kein Attachment in der Liste hat. Und erfahrungsgemäß in Clash of Kings irgendwann in dem Spiel stirbt auf jeden Fall die Einheit mit dem Anführer. Das heißt, die 2 Punkte hat man normalerweise sicher. Und hier verhindert man das einfach und hat quasi 2 Punkte Vorsprung. Das heißt, wenn ihr Clash of Kings spielt, ist das auf jeden Fall eine Liste bzw. ein Listenkonzept, dass ihr considern, dass ihr, jetzt fällt mir tatsächlich nicht mehr das deutsche Wort ein, über das ihr nachdenken solltet. Genauso in Winds of Winter, wo es das Ziel gibt, dass man den Anführer auslöscht, ist natürlich dann auch blöd für den Gegner, wenn er das zieht und ihr habt einfach keinen Anführer. Umgedreht ist die Armee in Dance with Dragons und Fire and Blood, wo man zusätzliche Effekte für seinen Commander bekommt, dann eben ja nicht unbedingt schlecht, aber man kann halt diese zusätzlichen nicht nutzen. Was ich in jeder Folge mindestens einmal sage, denkt daran, auf Turnieren sollte es so sein, wenn man sich an die Tournament Guidelines hält, was natürlich keiner machen muss, aber was normalerweise gemacht wird, dass ihr 2 Listen mitbringen könnt. Das heißt, ihr könnt diese Liste mitbringen, in der kein Attachment drin ist und dann noch eine andere für Dance with Dragons oder Fire and Blood, wo ihr einen Attachment Commander habt. Zum Beispiel die andere Liste, nämlich mit Ramsay. Das ist quasi die gleiche wie oben, nur dass wir eine Einheit Flayed Man durch 2 Einheiten Cutthroats ersetzt haben. Das heißt, wir haben jetzt 3 Einheiten Cutthroats, wir haben eine Einheit Bastard Skirts und eine Einheit Flayed Man. Ramsay könnt ihr dann entweder in eine Cutthroat-Einheit setzen oder in eine Bastard Skirts-Einheit. Und wir haben wieder Petyr und Varys als NCUs. Dadurch haben wir auch wie oben wieder 7 Aktivierungen, auch wenn wir eine NCU verloren haben, haben dadurch etwas mehr Feldpräsenz, aber man muss schon sagen, 3 Cutthroat-Einheiten und die Bastard Girls, das kann sehr schnell bergab gehen, da die wirklich wenig aushalten. Und es ist natürlich blöd, wenn man Ramsay dann nimmt und den dann verliert, weil er in einer Cutthroat-Einheit ist oder in was, was sehr leicht auszulöschen ist. Deswegen sehe ich den eher noch nicht in einer neutralen Armee, aber zumindest wenn man jetzt eher so auf Sicherheit und Turnierspiel gehen möchte, wenn ihr den cool findet. Ich muss sagen, die Taktikkarten sind verdammt cool und ihr wollt halt nur eine neutrale Armee spielen, die ja sowieso schon recht teuer ist und nicht dann noch den irgendwie in der zweiten Armee nutzen, dann spielt die Armee einfach. Das macht auf jeden Fall Spaß, das kann auch sehr stark sein. Es ist halt nur einfach nicht so sicher da, wenn man mal einen schlechten Moralwurf oder Panikwurf noch zu den schlechten Verteidigungswürfen dazu hat oder so, das Ganze relativ schnell kippen kann. Aber in der Liste hat man auf jeden Fall auch sehr viel Punch, das heißt für den Gegner gilt es genauso, wenn dann eine Cutthroat-Einheit mit der Taktikkarte von Ramsay, die den Angriff verbessert, draufschlägt, gegebenenfalls sogar am Anfang der Runde, bevor überhaupt der Gegner irgendwas machen konnte, um zu reagieren, dann kann auch das schon sehr, sehr stark sein und man hat gegebenenfalls noch mit Reek einen Panik-Token verteilt und kann dann halt mit bis zu 10 Würfel auf die 2 draufhauen. Der Gegner wird, wenn man das zum Beispiel am Anfang der Runde macht, weil der Panik-Token da schon von vorher lag, verwundbar. Und hat nachher noch einen Paniktest mit Wishes und -2 und Panik-Token. Das heißt, wenn der Gegner da schlecht würfelt, kann es auch genauso für ihn sehr, sehr schnell bergab gehen. Das heißt, das ist eher so die Risiko-Armee. Jetzt möchte ich noch kurz, da wir ja bei den Neutralen sind, darauf eingehen, wie man die Einheiten in anderen Armeen einsetzen kann. Denn ihr müsst ja nicht unbedingt mit neutral direkt als 100% Armee anfangen. Ihr könnt ja auch sagen, ich habe eine Starterbox von Nachtwache oder Stark und Lannisters. Wichtig, beim Freefolk darf man die leider nicht mit dazu spielen. Und ich möchte mir jetzt langsam noch eine neutrale Armee aufbauen oder ich hole mir einfach erstmal ein paar neutrale Einheiten, die ich in meine Armee integriere und gucke dann, ob ich vielleicht auch später eine komplette neutrale Armee spielen möchte. Die Flayed Men kann man meiner Meinung nach besonders gut in der bei den Lannisters oder bei der Nachtwache einsetzen. bei den Lannisters, da sie wunderbar dieses Panikthema verstärken und das Defensive, was die Lannisters sowieso schon mitbringen. Wir können zwar eigentlich den Verteidigungswert von 2 plus nicht mehr verringern, da genauso wie eine 6 immer einen Hit blockt, eine 1 immer keinen Hit blockt. Aber wenn der Gegner uns irgendwie Mali gibt, können wir zum Beispiel mit Wealth of the Rock unseren Verteidigungswert wieder hochsetzen. Und wir haben, wie gesagt, Wishes und können noch zusätzlich Panik-Token verteilen, was bei den Lannisters ein bisschen schwieriger ist, die Panik-Token zu verteilen. Insofern ist das eine sehr, sehr gute Ergänzung für eine Lannister-Armee. In der Nachtwache kann man dadurch auch ein bisschen diesen Panikaspekt reinbringen, den sie selber nicht so haben, wird dadurch vielfältiger. Und gerade in einer Armee, die viel heilt, sind die Flayed-Men natürlich besonders stark, da der Gegner sich dann nochmal zusätzlich durch die wiedergeheilten Wunden und den überragenden Verteidigungswert durchhauen müssen. Die Cutthroats bzw. Halsabschneider kann man meiner Meinung nach eigentlich in jeder Armee gebrauchen. Sie haben auch diesen Panikaspekt, das heißt, besonders bei den Lannisters natürlich, um das zu verstärken, aber auch in anderen Armeen, um diesen Panikaspekt reinzubringen und vielfältiger zu werden. Und eben, was mir bei denen besonders gut erfällt, dieses sie hauen härter zu gegen noch nicht aktivierte. Das heißt, den Gegner vor schlechte Wahlen stellen in jeder Armee sinnvoll. Wir haben die Bastard Girls. Auch die eignen sich meiner Meinung nach vor allem in einer Lannister-Armee. Denn in einer Lannister-Armee haben wir Cersei. Und dieser doppelte Angriff mit den Bögen und dem Nahkampf ist natürlich nochmal deutlich besser, wenn auf der Einheit Cerseis Einfluss liegt und wir dann zwei Paniktests mit jeweils minus zwei oder wenn wir in der Flanke sind, sogar minus drei haben. Deswegen würde ich die vor allem da verbuchen. Kann man aber auch in Starks, da man da noch die Tricks hat mit zum Beispiel Swift Advance, die Bewegung besonders gut oder die Manöver. Vielfältigkeit besonders gut unterstreichen und man dadurch mit denen in gute Positionen kommt. Und in der Nachtwache hat man das zum Beispiel mit, ja, die haben auch eine Taktikkarte, die fällt mir gerade nicht. Ich glaube, Watcher on the Wall heißt sie, wo man auch ein freies Manöver oder sogar einen freien Marsch machen kann. Und gerade wenn man Bronn in die Reihen steckt und man sowieso eine Heilungsarmee spielt, wo Aemon gerne auf die Wealth-Zone kommt, kann man mit denen dann auch fiese Sachen machen, in die Flanken kommen und so weiter, einfach als noch eine zusätzliche, mobilere Einheit bei der Nachtwache. Zu den Commandern. Wichtig, wenn ihr den Commander in einer anderen Fraktion spielt, bleibt das trotzdem eine Armee der anderen Fraktion. Das heißt, ihr benutzt dann auch das Tactics-Deck. Das heißt, wenn ihr eine Haupt-Lannister-Armee spielt, dann dürft ihr zwar bis zu 50 Punkte, 50% der Punkte neutrale Einheiten nehmen, wo dann auch der Commander aus neutral kommen kann, da der ja 0 Punkte kostet. Aber ihr benutzt dann trotzdem die Lannister-Taktikkarten eben zusammen mit den Taktikkarten von Ramsay, aber nur den dreien von Ramsay. Ramsay eignet sich meiner Meinung nach vor allem in einer Stark- bzw. Nachtwachenarmee, da der ja sehr auf Nahkampf ausgelegt ist und die beste Nahkampfeinheiten haben. Sowohl in einer Einheit Sworn Brothers als auch in einer Einheit Umber Berserker oder Great Axes finde ich den sehr, sehr stark. Zusätzlich bei der Nachtwache hat man noch eine kleine Synergie mit den Skorpionen, da die keine Moraltests machen müssen. Das heißt, mit dem Angriff, mit der Taktikkarte, die den Angriff zu Beginn der Runde gibt, hat man quasi keine Nachteile und kann einfach einen freien Angriff machen. Und die Scorpions haben ja auch einen recht guten Angriff, der so einen Schnitt 6 Hits mit Thundering macht. Das heißt, das passt ganz gut als nette kleine Synergie. Auf der anderen Seite Roose würde ich eher zu den Lannistern wieder stecken. Da gibt es auch eine ganz nette Synergie, nämlich Tyrion. Tyrion hat ja die Fähigkeit, dass er zweimal im Spiel, wenn er aufs Tactics Board geht, sich vom Gegner zwei Taktikkarten zeigen lassen kann und eine ablegen. Roost hat die Taktikkarte, dass man am Beginn eines Zuges sich alle Taktikkarten vom Gegner angucken darf, eine ablegen lassen. Wenn man nicht gerade gegen Nachtwache spielt oder andere Armeen, die sehr auf Taktikkarten setzen, dann hat der Gegner meistens zu Beginn des Zuges 3, das heißt man kann, oder zu Beginn der Runde 3, das heißt man kann dann relativ früh in der Runde zu Beginn eines eigenen Zuges die Taktikkarte von Roos spielen, guckt sich alle Karten an, legt eine ab und wenn der Gegner aber noch eine zweite sehr coole Karte hatte, kann man sich dann direkt Tyrion aktivieren, aufs Tactics Board stellen und sich die zwei Karten, die nur noch übrig sind, angucken lassen und die zweite auch noch ablegen. Das heißt, da hat man schon eine recht gute Kontrolle über die Taktikkarten des Gegners. Ja, das war der Einsteigerleitfaden zur neutralen Fraktion. Momentan hauptsächlich Boltons mit noch ein bisschen Verstärkung von einzelnen Charakteren. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr mit den Boltons anfangen wollt, als kleiner Tipp noch, im Kickstarter waren Flayed Men und Bastard Girls dabei. Das heißt, gerade die Bastard Girls, davon einige nicht ganz so überzeugt sind, gibt es recht günstig auf dem Secondhand-Markt. Da könnt ihr gucken, bevor ihr euch eine teure Einheitenbox, von der ihr euch sowieso bei den Neutralen viele holen müsst, dann teuer neu holt, könnt ihr mal auf dem Secondhand-Markt gucken. Gleiches gilt für die Neutral Hero Box. Das heißt, die beiden zusammen könntet ihr dann vielleicht für 30 Euro oder so, ist glaube ich ein Preis, den man, also ein sehr guter Preis für euch, den man aber auch auf dem Secondhand-Markt erzielen kann. Dann wären die sowieso schon eigentlich teuren Kosten der Armee vielleicht ein bisschen abgemildert. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr meine Seite liken auf Facebook und abonnieren, MT5 oder MT5 Podcast. Ich würde mich vor allem über Kommentare zu dieser Folge freuen, ob ihr selber schon neutral gespielt habt, was ihr von dem Taktik-Deck haltet. Ich finde das ziemlich, ziemlich cool, da eben von allem, was dabei ist. Vor allem auch, was haltet ihr von Brienne, da ich die selber quasi noch nicht gespielt habe. Und was haltet ihr auch von Bronn, wenn ihr die in die Bastard Girls steckt? Was haltet ihr von den Bastard Girls allgemein? Ich bin da, wie gesagt, schon etwas auf der positiveren Seite. Wenn ihr das nicht so seht, dann sagt gerne warum. Wenn ihr die aber auch schon selber ausprobiert habt und Weisen gesehen habt, wie die gut funktionieren, dann auch unbedingt das kommentieren, denn gerade das ist dann für andere sehr, sehr wertvoll. Und dann war es das für diesen Sonntag und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann!